mich auf, sonst reißt sie mir in zwei. Überall ist tödliche Gefahr. Überall hör ich den Schmerzensschrei. Den Schmerzensschrei. Brechen sie entzwei. Ihre Härte ist nur Illusion. Überall hör ich den Todesschrei. Den Todesschrei. Oh Mädchen, halt mich warm. Halt mich fest in deinem Arm. Denn dann weiß ich, wo ich hin kann, wenn der Weg entfällt. Oh Mädchen, bleib doch da. Es ist so schön, bist du mir nah, dann weiß ich, was ich tun kann, wenn der Regen fällt. Dann weiß ich, wo ich hin kann, wenn der Regen fällt. Oh Mädchen, bleib doch da. Es ist so schön, bist du mir nah. Denn dann weiß ich, was ich tun kann, wenn der Regen fällt. Nur zu zweit sind wir so stark wie zwei. Nur zu zweit sind wir niemals allein. Der Tag ist warm und die Nacht ist schön. Jetzt will ich mit dir zusammen sein, zusammen sein. Oh Mädchen, halt mich.